Bankdirektoren gesucht. Um ehrlich zu sein, als ich zum ersten Mal die Akte zu Roberto Recodare las, glaubte ich nicht, dass die 'Ndrangheta tatsächlich über Milliardenbeträge verfügen könne. Natürlich war mir klar, dass sich immense Geldmengen angesammelt haben mussten in den rund 50 Jahren Drogenhandel im großen Stil. Zumal die Organisation zusätzlich jede Menge krimineller wie auch legaler Geschäfte betrieb. Und ja, man kommt gut und gerne zu einer Schätzung von 1 Billion Euro, die die Clans im Laufe der Jahre auf die Seite geschafft haben müssen. Aber dass dieses Geld tatsächlich in so großen Portionen verfügbar wäre, das konnte ich mir nicht vorstellen. Der Staatsanwalt Giuseppe Lombardo sagte bei unseren Interviews, dass man den Schatz der 'Ndrangheta noch nicht gefunden habe. Ich folgerte daraus, dass er gut versteckt sein müsse. Dann kam ich über eine Akte zu einem riesigen Ermittlungsverfahren namens Glicine Acheronte. Auf mehr als 1000 Seiten befasst sich die Akte mit Aktivitäten des Magna-Clans und anderer aus Crotone im Finanzwesen. Dabei wird auch deutlich, wie leichthändig die Clans große Mengen Kapital über den Erdball verschieben können. Schon im Jahr 2013 hatten Ermittler Nicolino Grande Aracri und einen Mann namens Leonardo belauscht. Grande Aracri ließ sich von ihm auf den neuesten Stand bringen, was einen nicht näher bekannten Bankfunktionär anbelangte. Zitat: »Was ist eigentlich aus dem Bankdirektor geworden? Könnte der es einrichten, mir 500 Millionen Euro zu blockieren?« Grande Aracri meinte damit eine Form von Bankgarantie, im Prinzip das gleiche, wie wenn bei Bankkarten ein bestimmter Betrag geblockt wird. Das Geld fließt nicht wirklich, dient aber als Sicherheit. Nicht nur für die Anmietung von Leihautos oder Ähnlichem, sondern für Ankäufe großer Mengen an Ölprodukten oder für Bauprojekte. Grande Aracri erklärte Leonardo seinen Plan. »Wenn du also eine Bank hast, hast du eine Kreditlinie, die 500 Millionen blockiert, und die schickst du dir an eine Bank. Und dann gleiche ich dir sie aus. Ich decke den Betrag und vermiete die Kreditlinie, vermiete sie an den amerikanischen Staat, an den französischen Staat, den englischen Staat. Ich kümmere mich selbst darum, stelle sie auf die Plattform. Es gibt keine Probleme, denn wir sind die Plattform.« In der Folge warf Grande Aracri mit Bezeichnungen für Bankcodes um sich und zeigte seine Expertise, als wäre er seit Jahren ein hochqualifizierter Bankkaufmann. Angesichts der Verdienstchancen geriet Grande Aracri regelrecht ins Schwärmen. »Wir nehmen mindestens 15%. Da wir mit 500 Millionen einen Aufschlag machen, sind das 75 Millionen auf einmal.« Nun müssten sie nur noch einen Komplizen im Inneren einer Bank finden. »Wir brauchen dann einen Bankdirektor von einer der 25 wichtigsten Banken. Auch ein Gebietsleiter geht in Ordnung.« Ich vermute, die Ermittler konnten sich damals keinen allzu großen Reim darauf machen, von was der Boss hier sprach. Es dauerte eine Zeit, bis sie relevante Personen festnehmen konnten, als Kronzeugen gewinnen und Insiderwissen bekamen. Ihnen offenbarte sich eine breite Palette an neuen Maschen, wie die 'Ndrangheta sich bereicherte. Luigi Bonaventura betonte immer, dass die 'Ndrangheta-Clans sich je nach Herkunftsregion unterschieden. Seine Gegend sei schon jeher stark im Handel gewesen. Nicht im internationalen Drogenhandel, den überließen sie eher anderen, aber in vielen anderen Bereichen. Nun gehörten sie auch zu denen, die sich mit Finanzinstrumenten besonders gut auskannten. Bemerkenswert war, dass die Clans sich gegenseitig aushalfen und das Wissen, wie man das Finanzwesen ausnutzen konnte, mehr und mehr Gemeingut in der 'Ndrangheta wurde. Da wären zunächst Aktionen mit ruhenden Konten, im 'Ndrangheta-Jargon als Operation im Keller bezeichnet. Dabei handelte es sich um Konten, deren Inhaber gestorben waren oder die schon lange niemand mehr beanspruchte. Die Kunst war, sie aufzuspüren. Dazu benötigte es entweder Komplizen innerhalb der Bank oder korrupte Funktionäre oder Hacker. Im Juni 2019 beschrieb der wichtigste Kronzeuge im Finanzbereich, Giuseppe Antonio Mancuso, wie die Clans anschließend vorgingen. Jemand besorgte sich gefälschte Dokumente, ließ sich von einem Notar oder Rechtsanwalt gegen etwas Geld die Verwandtschaft bestätigen und sich das Konto anhand dieser Dokumente von der Bank übertragen. Es gäbe auch verschlüsselte Konten, die nicht in den Rechenschaftsberichten der Bank auftauchten und somit formal nicht existierten, sagte Mancuso. Oft sammelten sich auf diesen Box genannten Konten im Laufe der Jahre erhebliche Summen an. Um an sie heranzukommen, brauche man 3 gewogene Bankfunktionäre, die je einen auf das Konto bezogenen Code liefern. Den 'Ndrangheta habe eigens Leute beauftragt, Bankiers zu finden, die kooperieren. Nur Hacker könnten das Leeren dieser Konten organisieren, erklärte Mancuso. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, schleusten sie sich zwischen Freitag und Sonntagnacht ein, wenn die Banken geschlossen seien, und verschöben das Geld sofort auf andere Konten, von wo es dann verschwinde. Bis die Bank wieder arbeite, seien dann eventuell sogar alle Spuren beseitigt. Aus größerer Entfernung betrachtet, rücken Kapitalverbrechen immer mehr in den Hintergrund und Kapital aus Verbrechen rückt in den Vordergrund. Gelder zu bewegen wurde für die Clans mehr und mehr zur Notwendigkeit. Mich hat es überrascht zu lesen, dass Kreditkarten ein Vehikel dafür sind. Normalerweise hält man zum Bezahlen seine Karte ja an ein Lesegerät, das verbindet sich mit einem Server und bittet um eine Autorisierung. Erfolgt diese, ist die Zahlung verbucht. Es gibt allerdings auch Kreditkarten, auf die man Millionenbeträge laden kann und mit denen eine Offline-Zahlung möglich ist. Es erfolgt dann zunächst keine Anfrage an den Server des Zahlungsunternehmens. Viele Ndrangheta-Clans haben das für sich ausgenutzt. Sie füllten Karten bei willfährigen Banken mit Geldern aus Drogen und anderen kriminellen Geschäften und suchten sich Händler, die mitmachten. Auf dem Papier wurden Produkte gekauft, etwa Fahrzeuge, und per Karte bezahlt. Die Clans waren recht erfinderisch, was die Einkaufsmöglichkeiten anbelangte. Zusätzlich zu der Kooperation mit realen Händlern programmierten die Clans Online-Shopping-Seiten. Der Mekna-Clan versuchte gar, über die angebliche Vermietung von Zimmern via Booking.com seine Karten zu leeren. Der Online-Zimmervermittler unterband die Masche allerdings. So einfach ließ sich schmutziges Geld waschen. Von außen war diese Masche nur schwer aufzuspüren. Die Karten stammten oft aus Deutschland, der Schweiz, aber auch aus Osteuropa. In Abhörprotokollen ist von einem Clan die Rede, der 4 bis 5 Karten habe, darunter eine, auf der 3,7 Millionen Euro geparkt seien. Manchmal übertrieben es die Clans auch, wie die bei einem Unternehmen gefundene Dokumentation zeigt. Ein Mann verfügte demzufolge über eine Kreditkarte mit einem Kreditrahmen von 500 Millionen Euro. Die Karte sei von einer italienischen Bank ausgegeben worden und habe Zahlungen bis zu 110 Millionen Euro ermöglicht. Der Mann hatte im Jahr 2017 ein Einkommen von 28.000 Euro versteuert. Der Erfindungsreichtum der Gangster zeigte sich auch beim Umgang mit Bankgarantien. Der Kronzeuge Antonio Valerio berichtete, die Clans nützten ein Netzwerk von Fachleuten, die in der Lage seien, die interne Kommunikation von Banken zu manipulieren, um falsche Bankgarantien zu beschaffen. Die Clans nutzten die Bankgarantien entweder selbst für eigene Geschäfte, etwa mit Mineralölprodukten, oder sie gaben sie an Unternehmen weiter, die in größerem Umfang Investments tätigen wollten und die dafür nötigen Sicherheiten brauchten. Der Kronzeuge Antonio Giuseppe Mancuso beschrieb im September 2019 ein damit verbundenes gängiges Betrugsschema. Auf der einen Seite steht ein Investor, der fiktiv über große Geldsummen verfügt. Er verpflichtet sich auf der Grundlage eines Vertrags, der als Investitionsvereinbarung bezeichnet wird, Geld an eine Gegenpartei, den Projektanbieter, zu überweisen. Der Investor veranlasst, dass seine Bank eine Bankgarantie ausstellt, die er dann an den Projektanbieter überträgt. Dieser muss über eine aktive Kreditlinie bei einer seiner Banken verfügen, also ein Girokonto, das die Möglichkeit zur Diskontierung einer Garantie bietet. Der Projektträger wendet sich dann an seine Bank und beantragt die Monetarisierung der Bankgarantie. Das erhaltene Geld teilt er dann mit dem Investor und dem oder den Vermittlern der Transaktion. Den Ermittlungen zufolge nutzten die Clans Bankgarantien auch für Investments auf Plattformen, also genau so, wie es Nicolino Grande Aracri zu Beginn dieses Kapitels geplant hatte. Mancuso, der Finanzmanager seines Clans, erläuterte dies en Detail. Banken kommunizierten miteinander über SWIFT-Codes. Um auf einem Konto Vermögen als Sicherheit zu blockieren, benötigte man einen SWIFT-Code 760. Mancuso berichtet, er habe gefälschte Bankbelege gesammelt und so erreicht, dass zumindest auf dem Papier mindestens 500 Millionen Euro blockiert wurden. Diese Bestätigung verwendete dann ein Verwalter eines Pensionsfonds, um den entsprechenden Betrag auf einer Finanzplattform zu investieren, etwa um Wertpapiere zu kaufen, Öl, Gas oder Edelmetall. Auf weiteren Finanzmärkten ließen sich damit Gewinne erzielen. Mancuso berichtete auch, wie dieses Vehikel für Geldwäsche genutzt werden könne. Auch echtes Geld, das aus schmutziger Herkunft stamme, lasse sich als Sicherheit einsetzen. Über einen Joint-Venture-Vertrag werde dieses Geld dann an einen Trader übertragen, in dem Fall eine Person, die eine Finanzplattform verwalte, wo das Geld erhebliche Erträge bringe. Nach einiger Zeit werde das Geld von der Plattform wieder abgezogen und der Ertrag zwischen Trader, dem Besitzer der Mittel, sowie einiger Personen, die als Vermittler fungierten und dem Joint-Venture-Vertrag aufgeführt seien, geteilt. Solche Finanzplattformen brächten Erträge zwischen 7% und 100%, und zwar pro Tag. Mancuso beschrieb den Ermittlern, wie solche Joint-Venture-Verträge aussehen und gab ihnen Entwürfe, mit denen er gearbeitet hatte. Nach dem erfolgten Investment würden die Erträge folgendermaßen aufgeteilt. 50% bis 70% gingen zurück an den Sender. Der Rest verbleibe beim Trader und den eingesetzten Vermittlern. Es sei auch möglich, mittels eines weiteren Bankcodes, eines MT-103, das eingesetzte Geld auf ein anderes Konto als das ursprünglich verwendete zu senden. So wird aus schmutzigem Geld sauberes. Zitat: Die Vertragsparteien unterliegen der Kontrolle des Bankmitarbeiters, der prüfen kann, ob es Kontraindikationen oder Warnungen gibt. Wenn der Bankofficer aber entgegenkommend ist, ist diese Art der Kontrolle nur formal, sagte Mancuso. Mit entgegenkommend meinte er, dass der Bankmitarbeiter bestochen oder der Mafiaorganisation anderweitig gewogen sei. Die Erträge würden über mindestens 7 Konten geschleift und seien fortan nicht mehr rückverfolgbar.